Fisch, Zucker, Puder, Drucker, Barber, Fabrik. Wo siehst du da unten an viele Viecherin, wo die Kinder in der Früh ins Bushippen schwarzen und am Möbel vertraut am Herz. Ja, der Tod mit der Mutter in einer Donnerstag noch, wo es blitzt und Donnert hat auf der Welt braucht. Die ersten paar Jahre in der langen Lebener Straße. Die Tochter des Kindes in der Zahnrassenstraße. Die Tochter wollte heiraten, haben sie geschworen. Doch ein paar Jahre haben sie aus den Augen verloren. Daheim sind die Fetzen geflogen und ich hab mit dem Magstum gespürt. Zwei Mastersburen habe ich zu Weihnachten geredet. Im Kindergarten sind es Tyrannen gewesen. Von einer die Wurstzimmer entgeben. Dann hat's mit Rennen in der Flutsche, in der Zehnerbose, in die Knochenbar gerät. Ich glaub, Buben mit den Schlägern, dem hast du schon gehen. Andererseits ist der Vogel am Leben marschiert. In der Zeitung ist gestanden, war groß inseriert. Für die anderen Kinder war's ein gefundenes Fressen, wenn auf der Schulbühne zu der Uhle zu messen. Wie ein Weberknecht, das Köchin gewesen. Im Sommer war mal Strophe, im Herbst war mal Lesen. Im Winter war Eisdisco, Saisonsperre bekommen. Der Eismaster, den Basten, das Chickpark gedeckt. Im Sommer sind wir im Auto, in den Rutschen gegangen. Pass auf jetzt. War mal Schulsteine getraut, man muss sie durchgekommen. Der Stadtpark frillt, 500 Schillen geht. Was du beim Wichsen zugeschaut hast, dann war das Mädchen. In der Blutgasse das erste Mal Wumpen zinkt um. Die Mutter hat geredet und in die Schuhe hat's müssen kommen zwischen Glosche und Kühe und Eierspeisbacken, wo die Heidinger so die Heischneider so das nur tut bin ich her. Von dort bin ich der Vogel, wo's hinter uns rennt. Wo sie jeder kennt, wo die Blumen so schön sind, und sein Campingplatz geht. Am Mal ist du da Camperin gewesen. Niki hat's geheißen, und am Sommer kam er zusammen. An einem Abend ist von der Diskothek heim, hat sich der Schnessen mein Auto vorher war besoffen. Früher sind abgestürzt, aber uns hat's nicht getroffen. Sonst haben wir heute nicht. Du sitzen und singen über den Hotplatz, über das Parkdeck, über den Fliese und den Schlingen. Die Kunstwerkstatt, die Donaulände, über die Mottos gossen und die angeschmierten Räder. Über den Benzer sein Keller, über die Bummersluten, über das Bahnhofs Rest, über den Drangelbrück zwischen Zuckerbude und Kadaverfabrik. Wo siehst du da noch hinige Viecher? Sage ja, dir könnt ihr aber verwerten. Epic Moment.